Das war Rock etc. mit einer Sendung von Knut Benzner. Eine weitere Sendung zum 60. Geburtstag von Bob Dylan können Sie morgen hören. Das Hörspiel True Dylan von Sam Shepard.